Einheit 12. D. Übung 3a. 1. Enderle Wärmeservice, Sie sprechen mit Berta Morales? Hier ist noch einmal Amanda Paulsen. Vor 4 Tagen waren 2 Mitarbeiter Ihrer Firma hier. Sie haben die Heizung gewartet. Aber seit gestern geht gar nichts mehr. Die Heizkörper werden nicht warm. Moment, ich rufe mal eben Ihren Auftrag hier im Computer auf. Haben Sie die Auftragsnummer? Ja, die Auftragsnummer ist die 304561. Die Monteure haben geschrieben, dass die Heizung nach der Wartung einwandfrei funktioniert hat. Und jetzt funktioniert sie nicht mehr? Nein, absolut nicht. Sie müssen so schnell wie möglich kommen. Ab morgen soll es noch kälter werden. Ja, klar. Passt Ihnen morgen früh um 8 Uhr? Ja, das passt. Danke, dass es so schnell geht. Auf Wiederhören. 2. Guten Tag. Ich habe vor einer Woche bei Ihnen diese Kamera gekauft für 1.499 Euro. Aber jetzt macht sie keine Fotos mehr. Vielleicht ist der Akku defekt. Darf ich mal sehen? Ja, hier. Sie können den Akku gerne testen. Da gibt es ein Problem. Vielleicht ist das Display kaputt. Was machen Sie jetzt? Wir schicken die Kamera in die Werkstatt. Die prüfen und reparieren sie. Haben Sie die Quittung? Ja, die habe ich hier. Wann kann ich die Kamera zurückbekommen? Heute ist Dienstag. Ich denke, nächste Woche Montag können Sie die Kamera hier abholen. Drei. Lavamed GmbH, Sie sprechen mit Michael Oliveira. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Rebecca Jeschke von der Großwäscherei Braun. Sie haben vorgestern Waschmaschinen in unsere Filialen in Stuttgart und Böblingen geliefert. Ja, richtig. Ich hoffe, die Ware ist gut angekommen. In Stuttgart ist alles in Ordnung, aber in Böblingen wird das Wasser in 4 Waschmaschinen nicht warm. Wir haben alles ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht. Dann sollten wir einen Mitarbeiter vom Kundendienst zu Ihnen schicken. Ja, bitte möglichst schnell. Wir können schon für morgen einen Termin machen. Sagen wir um 10 Uhr? Morgen? Mittwoch? Ja, das passt. Wir erwarten Ihren Mitarbeiter. Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 4. Skriptpapiergroßhandel, Adenis, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Barbara Gollwitz vom Kopiercenter in Berlin. Ich muss leider Ihre Lieferung vom 25. April reklamieren. Ach, was ist denn passiert? Sie haben die Mengen verwechselt und zu viel Fotopapier, aber zu wenig Kopierpapier geliefert. Oh, Moment, ich suche den Lieferschein. Hier steht 4x500 Blatt Kopierpapier und 200x100 Blatt Fotopapier. Aber wir hatten nur 2000 Blatt Fotopapier, aber 20.000 Blatt Kopierpapier bestellt. Das haben wir in unserer E-Mail vom 17. April geschrieben. Ich habe Ihre Mail aufgerufen. Sie haben recht. Das ist mir wirklich peinlich. Können Sie uns bitte noch 18.000 Blatt Kopierpapier nachliefern? Aber natürlich. Was ist mit dem Fotopapier, das wir zu viel geliefert haben? Wir schicken die zu viel gelieferte Ware zurück. Okay, die Versandkosten übernehmen wir natürlich. Sie bekommen dann das Kopierpapier und auch eine korrigierte Rechnung. Alles klar, Herr Adenis. Vielen Dank und auf Wiederhören.